you must remember this. A kiss is still a kiss. Das Bouillabaisse Komplott. Hörspiel von Andreas Pflüger. Just a sign. Es war ein mieser, grauer Abend. Genauso mies und traurig und endgültig wie eine Steuererhöhung nach einer gewonnenen Wahl. Ich starrte aus dem Fenster meines Büros im Westend und fühlte nichts und dachte an die lange, einsame Nacht, die auf mich wartete. Ich trank noch einen Schluck Whisky und lächelte, als das Eis an meinen Zähnen schmerzte. Carlos, der Bürokater, der sich auf dem Fensterbrett zusammengerollt hatte, hob schwerfällig den Kopf und starrte mich trübsinnig an. Ich wusste, was er dachte. Unser letzter Fall lag 3 Wochen zurück. Seitdem hatte kein Kunde mehr dieses Büro betreten. Selbst die Kakerlaken langweilten sich. Seit Tagen hatte ich keine Kriechspuren mehr von ihnen auf dem Staub gesehen, der wie Sirup auf dem Fußboden klebte. Möglicherweise würde ich das Insektenschutzmittel nicht mehr brauchen, das in der Schreibtischschublade neben dem Café vor sich hingammelte. Ich war schon so weit, dass ich das Kreuzworträtsel in der Bäckerblume lösen wollte, als die Tür aufging. Im ersten Moment dachte ich an eine Fata Morgana. Sie war eine von den Frauen, die einem auf schmerzhafte Weise bewusst machen, dass man ein Mann ist. Ihre Lippen schimmerten prall und weich wie ein aufgeblasener Airbag. Ihre Brüste hätten Bastakiten zum Reden gebracht. Wenn die Absätze ihrer High Heels noch 1 Zentimeter höher gewesen wären, hätte man sie als Stilett benutzen können. Die Naht auf ihren Strümpfen war scharf wie eine Rasierklinge. Sie ritzte mir damit unendlich langsam über die Haut. Täuschte ich mich? Oder begann sogar die Kakerlaken wieder zu rascheln? Ich wollte etwas sagen, aber da war diese Sanddüne, die langsam über meine Zunge wanderte und den Mund ausfüllte. Carlos, der alte schwere Nöter, sprang vom Fensterbrett herunter und trippelte graziös zu der Lady hin, um sich an ihren Absätzen zu reiben. Hallo, ist da jemand? Herr Kowalski? Oh, falls ich, wenn ich mich in der Tür geirrt habe, dann müssen Sie nur... Oh, was war denn das? Um Himmels Willen, ich wollte doch nicht, also es ist mir wirklich schrecklich... Oh, wo ist er denn? Na komm. Ach, da haben wir ihn ja. Ach, du armer Kleiner. Mein Gott, er ist ja ganz steif. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben einen Schuhspanner in der Hand. Gute Handarbeit. Größe 44? 45 mit Wintersocken. Mein Name ist übrigens Kowalski. Bruno Kowalski, Privatdetektiv. Was kann ich für Sie tun? Könnten wir uns vielleicht setzen? Wenn Sie mir verraten, warum Sie den Schuhspanner gerade in das Katzenklo gelegt haben, ich sag's auch nicht weiter. Oh, Verzeihung, ich wollte nicht... Eine schöne Frau sollte sich für nichts entschuldigen. Möchten Sie was trinken? Clubsoda, bitte. Sind Sie sicher, dass mit dem Kater alles in Ordnung ist? Machen Sie sich keine Sorgen. Er hält gerade seinen Schwanz unter kaltes Wasser. Bevor wir trinken, ich weiß noch gar nicht Ihren Namen. Jennifer. Das klingt nach Südsee, nach Palme, nach rauschhafter, inniger Vereinigung in einer mondhellen Nacht. Zwei Menschen, gestrandet auf einem paradiesischen Eiland, ohne eine Chance des Entkommens, wehrlos sich und ihren triebhaften Lüsten ausgeliefert. Und wie ist Ihr bezauberter Nachname? Pimpe Sodoma. Pimpe Sodoma. Darf ich Sie der Einfachheit halber Freitag nennen? Wenn Sie es möchten, Bruno. Also dann. Auf Schönheit und Wahrheit und Dinge, die sich nicht aufhalten lassen. Skål. Ach, Sie sind Norwegerin. Leider nein. Ich dachte nur, weil es hier so kalt ist. Tut mir leid, aber meine Heizung ist gesperrt. Haben Sie die Rechnung nicht bezahlt? Ich kriege keine Rechnung mehr. Seit ich keine Miete mehr zahle, haben Sie mir den Briefkasten abmontiert. Entschuldigen Sie, ich will ja nicht indiskret sein, aber haben Sie was mit den Augen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich meine nur, Sie haben gerade Ihre Zigarette auf meinem Sofa ausgedrückt. Oh, und ich habe mich schon gewundert, warum der Aschenbecher so weich ist. Um Ihre Frage zu beantworten, ich bin blind. Sie meinen, Sie können keine Elefanten sehen? Nein. Und keine Löwen und keine Zebras? Gar nicht dran zu denken. Dann sollten Sie nie nach Afrika in Urlaub fahren. Danke für den Rat. Leider kommt er zu spät. Wieso? Haben Sie schon gebucht? Es passierte vor 2 Jahren auf einer Safari. Ein Nashorn hat mich umgerannt. Der Wildhüter hat noch versucht, mir zu helfen. Leider kam auch er zu spät. Wollen Sie, dass ich hinfliege und den Bullen für Sie finde? Es hat keinen Sinn mehr. Er hat geheiratet und lebt jetzt in Kanada. Ist es dort nicht zu kalt für Nashörner? Da müssen Sie Heinrich fragen, der ist Geologe. Soweit ich mich erinnere, fiel das Nashorn in eine Schlucht und war sofort tot. Mein aufrichtiges Bidet. Ich meine Billet. Nein, Sie meinen Beileid. Nein, hier ist meine Karte. Sie können mich jederzeit anrufen, mein Anrufbeantworter ist Tag und Nacht für Sie da. Das ist sehr lieb, aber ich bin schon drüber weg. Wer ist übrigens Heinrich, Ihr Mann? Mein Zwillingsbruder. Seit 2,5 Jahren liegt er mit Grippe im Bett. Ohne mich hat er niemand. Ich brauche den Job wirklich. Welchen Job? Also warten Sie. Ich bin sicher, dass ich es irgendwo habe. Hier. Bildschöne, blinde Sekretärin gesucht, die heruntergekommenem Privatdetektiv jeden Wunsch von den Augen abliest. Klingt verlockend. Was ist mit den Überstunden? Augenblick, hier steht's. Überstunden werden extra abgerechnet. Schon überredet, ich nehme an. Moment mal, ich war zuerst da. Schon gut, Sie können den Job ja haben. Vielleicht legen Sie bei Ihrem Chef ein gutes Wort für mich ein. Soll das heißen, Sie haben gar keine Anzeige aufgegeben? Ich habe nicht mal genug Geld für Katzenfutter. Tagsüber sitzt Carlos mit einem Schild um den Hals vor dem Haus. Habe Hunger, nehme jede Spende. Da fällt mir ein, wie haben Sie das eben eigentlich gelesen? Die Schrift ist in Brei. Schriftbrei? Nein. Niedliche kleine Rubbelknubbel, die man in Papier stanzt. Wollen Sie mal anfassen? Wenn ich darf. Oh. Es fühlt sich wundervoll an. Oh. Freitag. Haben Sie jemals über Kinder nachgedacht? Ach, nicht in nüchternem Zustand. Ich wusste es, genau wie ich. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren könnte, und ich hasse mich dafür, dass ich nur ein winselnder, verweichlichter, weibischer Mann bin. Aber glauben Sie an Schicksal, an das Wunder, dass zwei Menschen, die sich eben noch völlig fremd waren, plötzlich von einem Moment auf den anderen das animalische Verlangen spüren, wie Wilde übereinander herzufallen? Oh. Und das nach 2 Gläsern Clubsoda. Sie meinen so wie in dem Film Frau ohne Gewissen. Cineastin sind Sie also auch noch? Leider nur schwarze Serie. Noch eine Leidenschaft, die uns verbindet. Freitag. Jetzt sagen Sie nur noch, Sie wurden genau wie ich mit 12 von Ihrer Hebräischlehrerin verführt. Sie machen mich ganz wuschig, Bruno. Pimpelchen, ich... Bruno, ich... Ach. Ach. Alle auf den Boden, kein Mucks, wer sich rührt, wird an den Ohren aufgehängt. Bitte nicht die Ohren, die sind eine Maßanfertigung. Auf Einzelschicksale kann jetzt keine Rücksicht mehr genommen werden. Und damit das klar ist, der Job gehört mir. Du bist hier überflüssig, du Wanze. Carlos, Fass. Feigling von einem Kater. Ich würde eher meinen kraftlos vor Hunger. Und sagen Sie nicht, dass der Posten schon vergeben ist. Tatkräftiger Mitarbeiter gesucht, der bereit ist, Frauen zu schänden, Tiere zu quälen und der notfalls nicht davor zurückschreckt, einen Alexander Kluge-Film zu Ende zu sehen. Mich schaudert schon beim Zuhören. Was wird denn gezahlt? BAT4. Großzügige Spesenabrechnung, 13. des Monatsgehalt, eigenes Katzenklo. Ja, da läuft Ihnen wohl das Wasser im Munde zusammen. Sie haben ja keine Ahnung. Mir ist eben schon ein Job durch die Lappen gegangen. Ach, und woran hat's gefehlt? Vielleicht ein bisschen Rouge, hier ein paar Haare weniger, dort ein paar Haare mehr. Darf ich mich vorstellen? Karwatzki, Bruno Karwatzki, Privatdetektiv. Brasi, Luca Brasi, Fremdenlegionär und Söldner. Ich habe in Kambodscha gegen die Molukken gekämpft und in den Sümpfen von Swasiland mit bloßen Händen den mörderischen Büschelohrmaki niedergerungen. 85 habe ich bei Gaddafi einen Luftröhrenschnitt gemacht, als er in seinem Zelt beim Abendessen eine Dumm-Dumm-Patrone mit einem Hühnerschenkel verwechselt hat. Und glauben Sie mir, eine Tötungsart, die ich noch nicht kenne, kann nicht mit Schmerzen verbunden sein. Möchten Sie darüber sprechen? Wenn Sie mich nehmen, zahle ich sogar BAT 3. 2. In Ordnung, aber dafür wird das Katzenklo gestrichen. Wie möchten Sie es haben? Blau, grün, weiß? Ach, da haben Sie völlig freie Hand. Freitag setzen Sie einen Arbeitsvertrag auf. Sofort, Bruno. Ich habe bereits so etwas geahnt und meine Breimaschine mitgebracht. Für Sie stanze ich sogar mit 2 Fingern. Falls Sie noch Zweifel an meiner Loyalität haben, es gibt keine Foltermethode, die ich nicht überstanden habe. Selbst die Chinesen haben mit der berüchtigten O-Menschquetsche kein Wort aus mir herausbekommen. Die O-Menschquetsche. Diese schlitzäugigen Schweine haben mich gezwungen, alle Gedichte von August Stramm auswendig zu lernen. Lichte Dirnen aus dem Fenster. Die Seuche spreitet an der Tür. Und bietet Weiberstöhnen aus. Frauenseelen schämen grelle Lache. Mutterschöße gähnen Kindestod. Ja. Ich dachte, das ist das Ende. Aber ich habe geschwiegen wie ein Grab. Und wissen Sie, welche Konsequenzen ich daraus gezogen habe? Sie haben nie wieder Pekingente gegessen. Falsch. Ich bin nach Frankfurt umgezogen und habe an der Uni Vorlesungen über expressionistische Lyrik gehalten. Oh. Ja. Ungeborenes, geistet, dünstend, durch die Räume scheu, im Winkel, Scham zerstört, verkriecht sich das Geschlecht. Herr Professor, dass ich Sie noch mal wiedersehen würde. Sie kennen Sie? Ja, aber ja. Jetzt erkenne ich Sie wieder. Jennifer. Jennifer. Eine meiner begabtesten Studentinnen. 2 Wochen vor dem Abschluss ihrer Doktorarbeit hat sie in einem Preisausschreiben eine Afrika-Safari gewonnen und das Studium abgebrochen. Eine Schande. Eine Schande, ihre Promotion über die Lieblingsgerichte von Kurt Schwitters, wissen Sie, wären bahnbrechend geworden. Bahnbrechend. Wussten Sie, dass er heimlich Collagen aus Germknödeln gemacht hat? Hallo, Jennifer. Ja. Wie war's denn so in Kenia? Nicht dran rühren, mein Lieber, nicht dran rühren. Lassen Sie nur, Bruno. Die Literaturwissenschaft wäre sowieso nicht das Richtige für mich gewesen. Zum Schluss hatte ich einen schweren Adverbienausschlag. Ha, chronische Metaphern am ganzen Körper. Der Arzt sagte, man könne es medikamentös behandeln, aber ich hatte Angst vor den Nebenwirkungen. Nach Absetzung des Präparates soll es in Einzelfällen so... eitrigen Jamben gekommen sein. Ja. Und Sie, Professor, warum haben Sie an der Uni aufgehört? Das ist eine undurchsichtige Geschichte. Ja, ja, irgendwas mit zwei chinesischen Austauschstudenten. Ja, also wenn Sie mich fragen, war nichts dran an der ganzen Sache. Mein Gott. Nein, nein, sagen Sie einfach Luca zu mir. Das heißt, wenn Sie wollen, dürfen Sie mich auch bei meinem Kampfnamen rufen. Und wie lautet der? Dominator? Nein, nein. Mäuselchen. Bin gleich soweit, Rattenzähnchen. Ja, lassen wir die alten Geschichten. Mäuselchen, mein Kampfname. Verstehe. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich bleibe lieber bei Luca. Was mich noch interessiert, warum tragen Sie eigentlich eine kugelsichere Weste? Das ist ganz einfach. Ich bin Bluter, mein Guter. Ist das nicht, sagen wir mal, hinderlich in Ihrer Branche? In meiner Branche hat man keine Zeit zum Bluten. Nehmen wir zum Beispiel meinen letzten Auftrag. Ein Ehepaar wollte sich scheiden lassen. Die Frau war 91, der Mann 92. Scheidung in dem Alter? Haben die beiden nicht früher gemerkt, dass sie nicht zusammenpassen? Natürlich, aber sie wollten warten, bis die Kinder tot sind. Verstehe. Und das war Ihr Teil der Angelegenheit? Ja, ich habe ein französisches Restaurant gegründet und die beiden rangen. Übrigens Zwillingsbrüder mit einer Fischsuppe, ja, ins Jenseits befördert. Sie starben mit dem Namen ihrer Mutter auf den Lippen. Ihr letztes Wort war Ingeborg. Ja, was ist denn mit ihm? Hieß Ihre Mutter auch Ingeborg? Nein, aber meine Eltern haben mit mir genau das Gleiche versucht. Ach, und was ging da schief? Der Koch konnte kein Französisch. Statt einer Bouillabaisse machte er eine Bouillon mit Mayonnaise. Mhm. Er gab beim Abschmecken den Löffel ab. Schluss damit, ich kriege langsam Hunger. Freitag, wie steht's mit dem Arbeitsvertrag? Eine Sekunde! Ich muss nur noch die Rummelknubbel auf die Schreibmaschine abtippen. Da sehen Sie diese Hände, diese zarten, unschuldigen Finger. Was gebe ich darum, wenn ich sie einmal um meinen Hals spüren könnte? Aber diese zarten Gliedmaßen sind nicht gemacht zum Greifen, sie sind gemacht zum Küssen, zum Streicheln, zu endlos weicher Liebkosung. Soweit ich weiß, ist sie auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ja, ich erinnere mich, dass sie in einer Vorlesung über Jakob van Hoddis einmal ein Huhn geschlachtet hat. Ja, Sie entschuldigen mich einen Augenblick, ich muss mal. Vergessen wir den Papierkram. Endlich allein. Süßer, anbetungswürdiger, engelsgleicher Freitag. Wo sind wir vorhin eigentlich unterbrochen worden? Wir waren bei Ihrer Hebräischlehrerin. Ich würde viel lieber etwas über Sie und Luca erfahren. Sie sind doch nicht etwa eifersüchtig, Bruno. Eifersucht? Wie buchstabiert man das? Nur weil Sie und dieser Drittklassige möchtegern Professor in einem schmierigen Büro für studentische Hilfskräfte im Institut für Literaturwissenschaft, 4. Stock, Zimmer 128, auf einem Stapel Originalmanuskripte von Max Hermann Neisse Körpersäfte ausgetauscht haben. Sie wissen davon? Sie wissen noch nicht, wie man mich nennt. Das Auge. Die Brille. Und soll ich etwa eifersüchtig darauf sein, dass Sie ihm Briefe geschrieben haben, in denen Sie ihm mitgeteilt haben, wie sehr Ihre vier Kinder ihn vermissen? Welche Kinder? Wir hatten keine Kinder. Ach, Freitag, Sie glauben gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Sie glauben mir also? Jedes Wort. Und jetzt reden wir nicht mehr davon. Lassen Sie mal sehen, was haben Sie denn da geschrieben? Das verstehe ich nicht. Aber ich? Ich hätte mein Mohnbrötchen nicht auf dem Schreibtisch liegen lassen sollen. Leider haben Sie es abgetippt. Und ich hatte schon Angst, ich sei Legasthenikerin. Nur weil Sie für Max Hermann Neisse schwärmen, so schlecht hat er jetzt auch wieder nicht geschrieben. Na, ihr beiden, Störch? Ja, übrigens, sehr praktisch, Ihre Toilette. Das Licht geht an, wenn man die Tür aufmacht. Ich muss Sie enttäuschen. Sie haben in meinen Kühlschrank gepinkelt. Ach, sehen Sie, das erklärt auch, warum ich es plötzlich an der Blase habe. Übrigens, Jennifer, wie geht's den Kindern? Unterzeichnen Sie bitte unten rechts. Ja, ja, ich kenne einen begabten Hermeneutiker, der kann uns den Text interpretieren, wenn es Vertragsschwierigkeiten gibt. Und ich kenne ein Lokal, da gibt es eine prima Fischsuppe. So, dann sind wir jetzt also Partner. Wenn Sie die Fischsuppe zahlen, benennen wir die Firma nach Ihnen. Das müssen wir begießen. Ich habe uns einen Kaffee gemacht. Auf August und Jakob und Max Hermann, Neiße und alle, die uns hier zusammengeführt haben. Moment mal. Da finden Sie nicht auch, dass der Kaffee komisch riecht? Kein Wunder. Freitag hat das Insektenschutzmittel aufgebrüht. Oh, vielleicht hilft es, wenn man ein bisschen Milch reintut. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich trinke immer schwarz. Alle auf den Boden! Kein Mucks! Wer sich rührt, wird an den Nasenhaaren aufgehängt. Hören Sie, Bruno, Sie spielen unser Lied. Ja. Falls Sie auf den Job scharf sind, der ist schon vergeben. Das hast du dir so gedacht, du Winzling. Was soll das? Eine Zeitung, in der ein Fisch eingewickelt ist? Eine Mafia-Botschaft. Sie bedeutet, dass ich gleich bei den Fischen sein werde. Das ist ja schrecklich. Was ist es denn für ein Fischlein? Ein Tetrondon tuidai. Sind das die mit den puscheligen Schuppen? Nein, das sind die mit dem schuppigen Puschel. Ah! Mach dir keine Sorgen, Rattenzähnchen, für die Kinder ist gesorgt. Der Große macht im Herbst Abitur. Ich wollte, dass er Taxifahrer wird, aber er hat sich in den Kopf gesetzt, Medizin zu studieren, so wie du. Sie haben Medizin studiert? Ja, Hals, Nasen, Ohren. Leider haben Sie mich aus der Ärztekammer ausgeschlossen. Ein bedauerlicher Unfall bei einer Nasenoperation. Ja, der Patient roch danach permanent Schweinefleisch. Er hat mich verklagt. Der Mann war nicht zufällig Chinese? Nein, gläubiger Muslim. Schluss mit dem Gequatsche! Mein Name ist Ugerto und ich bin... Mischen Sie sich doch nicht dauernd in Sachen ein, die Sie nichts angehen. Und geben Sie endlich die Bleispritze her. Her damit. Hey, das ist meins. Betrachten Sie es als Leihgabe und jetzt raus mit der Sprache. Was wollen Sie hier? Vielleicht möchte er einen Schluck Kaffee trinken. Mit Milch und Zucker, bitte. Sie wissen nicht, wer ich bin. Das wundert mich nicht. Wenn Luca Brasi schon zwei Männer mit einer Bouillabaisse ins Jenseits befördert, dann sollte er sich vorher schlau machen, ob die beiden nicht noch einen Drillingsbruder haben, der über 30 Jahre im südamerikanischen Dschungel verschollen war und eventuell zurückkommen könnte, um seine Brüder zu rächen. Ah, dann haben Sie also die Anzeigen aufgegeben. Ich wusste, dass das miese Schwein sich melden würde. Diese Drecksarbeit konnte er sich nicht entgehen lassen. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, warum kommen Sie zu mir und nicht zu Ihren Eltern? Immerhin haben die mich für diesen Job bezahlt. Zu spät. Sie haben sich bei der Beerdigung so in die Haare bekommen, dass meine Mutter dem Pfarrer das Gebetbuch entriss und meinem Vater damit den Schädel einschlug. Leider nahmen sie zu viel Schwung und fiel kopfüber in das offene Grab, Genickbruch. Sie war sofort tot. Der Pfarrer hat noch versucht, sie festzuhalten, doch er stolperte, stürzte in einen Hagebuttenstrauch und wurde von einer blauen Quietschente aus Plastik aufgespießt, die jemand über den Zaun geworfen hat. Es brach eine Panik aus. Und die Trauergäste stürzten zum Ausgang. 10 von ihnen nahmen in dem Chaos den falschen Weg und rannten in die Aufbahrungshalle. Sie bekamen die Tür von innen nicht mehr auf und sind alle erfroren. Sehen wir es doch positiv. Immerhin ist ihrer Erbtante nichts passiert. Sie versteckte sich in einem Blumenbouquet der Vereinigung der Fischrestaurantbesitzer und wurde 4 Tage später in einem Tierlabor aufgegriffen, als sie lautstark einen Karpfen beschuldigte, sie beim Scrabble betrogen zu haben. Sie drohte damit, das Tier mit einem Kopfkissen zu ersticken, wenn sie ihren Wetteinsatz nicht zurückbekommen würde. Einer der Pharmakologen hatte Gott sei Dank genug Geld dabei und konnte den Karpfen auslösen. Leider mussten sie ihn später doch notschlachten. Den Karpfen? Nein. Den Pharmakologen. Er hatte 2 Buchstaben mit dreifachem Wortwert verschluckt. Das wissen Sie alles? Nein, habe ich geraten. Wollen Sie Ihre Wumme jetzt wieder haben? Hören Sie, Krawatzki, Sie wollen doch nicht etwa zulassen, dass dieser Schmalspurrecher mich erschießt. Nach allem, was ich durchgemacht habe. Ja, komme aus ärmsten Verhältnissen. Mein Vater starb 2 Jahre vor meiner Geburt. Wir waren so arm zu Hause. Ich hatte nicht mal eine eigene Kindheit. Noch ehe ich in den Kindergarten kam, musste ich meine Mutter und mich mit Rabattmarkenfälschen durchbringen. An meinem 12. Geburtstag hat meine Klassenlehrerin, eine krankhafte Nymphomanin, mich mit meinem Zeugnis erpresst und gezwungen, sie zu heiraten. Ach. Ja, 5 Jahre lang hat sie mich jeden Abend in eine Hutschachtel eingesperrt. Ja, nur weil sie Angst hatte, dass ich ihren Männerbekanntschaften auf die Schliche komme. Wissen Sie, ich wollte von all dem gar nichts wissen. Aber in der Hutschachtel, ja, in der Hutschachtel war es so eng, dass ich mir die Ohren nicht zuhalten konnte. Und ich habe 30 Jahre bei bolivianischen Nonnen gelebt. Unentschieden. Genug gequatscht. Her mit dem Ding. Machen Sie keinen Unsinn, Huberto. Nicht schießen, ich bin Bluter. Kaffee ist fertig. Wenigstens ein Tässchen sollten wir noch zusammen trinken. Nein, bitte nicht. Aber warum denn? Mir ist gerade nach einer heißen Tasse. Oh. Mm. Ah, so. Und jetzt? Nicht wahr? Komisch. Der Geschmack. Ja? Erinnert mich irgendwie. Ja? An meine Studentenzeit. So, so. Da habe ich in dem Semesterferien, ja, ja, als Kammerjäger gejobbt. Ah. Wie friedlich er jetzt aussieht. Ja, endlich mit seiner Familie vereint. Ja. Ich glaube, ich könnte jetzt den Whisky vertragen. Schon fertig, Mäuselchen. Mit Eis und Soda, stimmt's? Ja, dass du dich daran noch erinnerst. Ja, ja, also dann auf die Hutschachtel meiner Klassenlehrerin. Skål. Übrigens, Partner, ja, was die Tür angeht, die ich eingetreten habe, an meinen Schuhen ist nur eine ganz kleine Schramme. Könnten Sie mir 50 Mark geben? Ist die Sache für mich erledigt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt an meine Zelle im KGB Gefängnis denken muss, wo ich nachts das Licht anlassen musste, damit die Das verstehe ich nicht. Es war doch bloß ein Whisky. Sie hätten eben das restliche Kaffeewasser nicht für die Eiswürfel nehmen sollen. Sie meinen, das hat ihm geschadet? Sagen wir mal so, direkt gut getan hätte es ihm nicht. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Freitag. Es wäre sowieso nicht gut gegangen. Haben Sie schon vergessen, wie oft Sie sich gestritten haben, weil Luca es liebte, nächtelang nackt auf dem Balkon zu hocken und einen Specht nachzuahmen? Nackt. Und was ist mit Ihrer Leidenschaft fürs Schlammringen? Haben Sie sich denn dabei von Ihrem Mann jemals richtig verstanden gefühlt? Woher wissen Sie das alles? Ich habe niemals darüber gesprochen. Ich weiß noch viel mehr. Ihr Name ist in Wirklichkeit nicht Jennifer Pimpel-Sodoma, sondern Adelheid Furtisch. Und Sie sind auch nicht blind, sondern südbadische Meisterin im Tontaubenschießen. In 15 Staaten werden sie gesucht wegen Mord, Raub, Erpressung und Notzucht mit einem Badeschwamm. Ich bin Ihnen auf der Spur seit dem Tag vor 5 Jahren, als Sie und Ihr Mann, der übrigens nicht Luca Brasi, sondern Gernot Meyer hieß, in Heckendalheim an der Blies den Nachtclubbesitzer Willi Gumpert kaltblütig mit einem stumpfen Käsemesser zerstückelt haben. Bruno, was reden Sie da? Geben Sie sich keine Mühe, ich weiß alles. Vor 3 Jahren haben Sie zusammen mit Luca in Warschau eine Supermarktkassiererin mit einem blauen Müllsack erdrosselt, nur weil sie 10 Pfennig für eine Einkaufstüte von Ihnen haben wollte. Ein Jahr später sind Sie nach Budapest gezogen, haben sich in das Vertrauen des Vogelhändlers Imre Hatzfeld geschlichen und ihn über einen Zeitraum von 12 Monaten schleichend mit Vogelfutter vergiftet. Kurz darauf starb er an Schilddrüsenkrebs. Oh. Oh, wie können Sie so etwas von mir denken? Adelheid, es ist vorbei. Sie haben Ihren Mann umgebracht, weil er zu viel wusste. Was Sie nicht wissen konnten, war, dass Umberto mein Partner war. Sie haben den besten Freund getötet, den ich jemals hatte. Dann hat Umberto alles nur erfunden? Südamerika, die brasilianischen Nonnen, seine beiden Drillingsbrüder? Die nicht. Haben Sie vergessen, dass Sie es waren, die Luca zu dem Bouillabaisse-Komplott überredet hat? Sie waren es auch, die sich als Scheidungsanwältin ausgegeben und das Testament der Eltern gefälscht hat. Ganz davon zu schweigen, dass Sie nachts die Quietschente über den Friedhofszaun geworfen haben. Haben Sie wirklich gedacht, dass Sie damit durchkommen? Ich habe doch alles nur für Sie getan, Bruno. Ich liebe Sie. Ich bin Ihnen verfallen, seit ich Ihr Bild zum ersten Mal in der Zeitung gesehen habe. Das war ein Unfall. Ich musste die Bankräuber erschießen. Dass es Filmaufnahmen waren, habe ich erst später erfahren. Bitte, Bruno, ich... Was wollen Sie mit der Pistole? Glauben Sie, ich warte hier ruhig mit Ihnen, bis die Bullen kommen. Mit Ihren rhetorischen Fähigkeiten wird es Ihnen nicht schwerfallen, Sie davon zu überzeugen, dass ich Luca und Umberto gekillt habe. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Und selbst wenn wir uns hier zusammen rausreden könnten... Umberto hat etwas Besseres verdient, als von einer Schlampe wie Ihnen kalten Kaffee vorgesetzt zu bekommen. Aber Sie werden mich doch nicht erschießen. Oh, glauben Sie mir, Sie sind der erste Mann, bei dem ich vergessen könnte, dass ich von Grund auf schlecht bin. Betrachten Sie es als Therapie. Bruno, ich verzeihe dir... Ich stand einfach da und sah in ihre toten Augen, die mich anstarrten, als ob sie sagen wollten, lass uns eine Fischsuppe essen gehen. Selbst jetzt noch hätte ihr Körper einen gesunden Mann dazu bringen können, zu einem Wörterbuch zu greifen und unter dem Buchstaben N wie Nekrophilie nachzuschlagen. Ich rief meinen alten Freund Phil Brebach bei der Mordkommission an und bat ihn, auf einen Sprung vorbeizukommen. 2 Stunden später hatte ich meine Aussage unterschrieben und stand wieder allein an meinem Fenster in meinem Büro und starrte hinaus in die Nacht. Umberto war tot. Nie wieder würde ich einen solchen Partner haben. Auf dein Wohl, Umberto, alte Keule. Carlos sprang auf meinen Arm und während der Regen gegen die Scheibe trommelte, spielten wir das alte, einsame Knuddelspiel. Ein Mann wie ich ist nicht dazu gemacht, um eine Frau zu weinen. Das Verbrechen ist mein Geschäft. Thank you. des Bouillabais Komplott. Hörspiel von Andreas Pflüger. Krawatzki.